بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ملكات مجلس الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir haben heute den 12. Jumad al-Awwal. Meine speziellen Grüße hier aus dem Khorasan gelten heute meinen Geschwistern aus der Stadt Essen. Liebe Geschwister in Essen, Allah der Erhabene erwählte aus eurer Stadt einen überaus fleißigen Mujahid. Ein Bruder, der noch kürzlich in euren Gebetsreihen stand. Ein Bruder, der durch die Straßen Essen spazierte und nicht wirklich auffiel. Und nun, so Allah will und ihn akzeptiert hat, befindet sich die Seele dieses Bruders aus Essen in einem grünen Vogel und er fliegt durchs Paradies und er wünscht sich, nochmal zur Erde zurückzukehren, um nochmal 10-mal getötet zu werden, aufgrund dessen, was er an Belohnung vor sich gesehen hat. Meine lieben Geschwister in Deutschland und speziell in Essen, die Karawane des Shuhada hat ein neues Mitglied. Freut euch und seid stolz auf euren Bruder Al-Mujahid, Al-Shahid, Miqdad aus Deutschland. Möge Allah Ta'ala ihn akzeptieren. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ich bin euer Bruder Miqdad. Ich grüße alle Geschwister weltweit, speziell die in Deutschland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, dass ich bei den Mujahideen vor kurzem hier in Pakistan und Afghanistan angekommen bin. Und Alhamdulillah, dass ich den speziellen Auftrag bekommen zu haben, in der Bundes gegen die Deutschen und gegen die NATO zu kämpfen. Das ist hier eine Bombenstimmung, die Brüder sind. MashaAllah, ich kann allen Geschwistern weltweit nur raten, sich den Mujahideen hier in Afghanistan und Pakistan anzuschließen, denn das ist der Weg von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, der Weg der Sahaba, der Weg der Salafu Saleh. Und wisst, wir stehen immer in euren Diensten. Macht Dua für uns. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar! Bruder Miqdad kam es vor kurzem hier in Waziristan an. Er sagte zu uns: Schickt mich bitte schnell nach Kunduz, denn ich will unbedingt Deutsche töten. Vor kurzem noch lebte in Deutschland und musste die Verbrechen der Deutschen tatenlos ertragen und ansehen. Doch als Allah Ta'ala ihm den Weg ebnete und ihm die Ehre erwies, eine Waffe zu tragen, zögerte er nicht. Tat und Eile und ein wahrer Einsatz, so wie er fi sabilillah sein muss. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Man muss hier noch erwähnen, dass unser Bruder Miqdad ursprünglich Afghane ist. Seit Jahrzehnten befinden sich die Besatzungsmächte in seinem Land, töten seine Geschwister und errichten Gefängnisse wie das in Bagram und lassen dort die Muslime die schlimmsten Folterungen kosten. Wie lange sollte er noch zuschauen? Wie lange? Die Zahl der Toten in Afghanistan ist eine Zahl, die uns den Schlaf raubt. Und an diesem gewaltigen Verbrechen haben die Deutschen eine der Führungspositionen eingenommen. Deswegen soll sich niemand wundern, wenn der Afghane Miqdad sagt: Ich will unbedingt Deutsche töten. Meine lieben Geschwister, zum Schluss möchte ich noch einige Worte an meine afghanischen Geschwister richten. An meine afghanischen Geschwister, die in Deutschland leben. Allah der Erhabene sagt: Malakum, malakum idha qila lakum anfiru fi sabilillah ithaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'u al-hayati ad-dunya fi al-akhirati illa qalil. Der Kampf ist in eurem Land, in eurer Heimat. Und ihr befindet euch wo? Ihr habt im Schlachtfeld den Rücken gekehrt und strebt nach den vergänglichen Gütern des Diesseits und dies im Land der Feinde. Der Dschihad und Afghanistan brauchen euch nicht. Ihr seid der Gesetzmäßigkeit des Austauschens verfallen, indem Allah Ta'ala andere in euer Land brachte und dort den Dschihad führen. Allah spricht: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. Manche von euch sind vom Dschihad geflohen und andere wiederum nach dem Sieg der Mujahideen von der Scharia. Und eure Ausreden, die eure Münder verlassen, sind noch schlimmer als eure Taten. Ihr sagt, die Taliban sind Tyrannen. Die Taliban unterdrücken das Land. Eure Zungen ähneln den Medien der Kuffar. Ihr sagt, die extrem radikalen Taliban. Astaghfirullah. Ich lebe mittlerweile seit über 3 Jahren mit den Taliban. So sage ich euch nun, wer die Taliban wirklich sind. Es sind nicht die extrem radikalen Taliban, nein, vielmehr die extrem lieben, freundlichen, netten, tugendhaften und mit Selbstlosigkeit handelnden Taliban. Das sind die Taliban. Sie streben Allahs Zufriedenheit an und kämpfen gegen die Feinde des Islams, damit Allahs Wort das Höchste ist, während ihr die Deutschen schmeichelt und die Kleidung der Erniedrigung tragt. Mögen eure Worte diese Awliya Allah nicht traurig machen. Und möge Allah Ta'ala, der Allmächtige, die Taliban und die Muhajirin weiterhin mit Standhaftigkeit im Kampf gegen 50 Nationen überschütten. Und möge Allah, der Erhabene, der Allmächtige, jedem einzelnen Talib und jedem Muhajir ein Ende gewähren, wie das Ende von Bruder Miqdad. Meine geehrten Geschwister, ich verabschiede mich und sage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Iman ist unsere Stärke, der Islam ist unser Stolz. Für Allah und sein Gesandten nehmen wir's mit der Menschheit auf. Mit den Füßen hier im Diesseits und dem Herzen im Verdaus. Wer soll uns da noch schaden? Damit hält uns keiner auf. Abdullah aus Essen, bei den Mujahideen bekannt als Miqdad. Er kam im November 2010 nach Waziristan und verbrachte mit seinen Geschwistern den Mujahideen das Eid al-Adha-Fest. Im Januar 2011 absolvierte er das Trainingslager und reiste kurz danach in den Norden Afghanistans. Und dann am 20.03.2011 starb er in Baghlan in der Nähe von Kunduz bei einem Gefecht gegen amerikanische Soldaten, den Tod des Shahids. Aufgrund dieses kurzen, aber gleichzeitig auch erfolgreichen Auftritts bekam er den Beinamen der afghanische Blitz. Wir bitten Allah, den Herrn der Welten, dass er seine Shahada akzeptiert und dass er ihm einen hohen Paradiesgarten zuteil werden lässt. Amin.